Erster ein Lied von David. Die Philister haben ihn in Gath gefangen. Zweiter Gott, sei gut zu mir. Menschen greifen mich an. Sie kämpfen gegen mich. Dritter, meine Feinde greifen mich an. Viele Leute kämpfen gegen mich. Vierter, wenn ich Angst habe, vertraue ich dir. Fünfter, ich lobe Gottes Wort. Ich vertraue Gott. Ich habe keine Angst. Sechster, sie machen mir Probleme. Sie denken nur an böse Dinge. Siebter, sie verstecken sich. Sie beobachten mich. Sie wollen mich töten. Achter, bestrafe sie für das Böse. Gott, besiege diese Völker. Neunter, du siehst meine Tränen. Du schreibst alles in dein Buch. Zehnter, meine Feinde gehen weg. Ich rufe zu Gott. Gott hilft mir. Elfter, ich lobe das Wort von Gott. Zwölfter, ich vertraue auf Gott. Ich habe keine Angst vor Menschen. Dreizehnter, ich danke Gott. Ich halte mein Versprechen. Vierzehnter, du hast mich gerettet. Ich falle nicht. Ich lebe im Licht.